einfach fighten. Digga, es kommt zu dir, dann wirst du Höllenqualen leiden. Alle die Menschen, die mich stressen, wissen nicht, was sie tun. Die Ausgeburt der Hölle, du schwimmst bald in deinem Blut. Hass treibt mich an, der Hass auf diese Menschheit. Er hält mich schon lange gefangen in dunklen Nächten, verwandelt sich meine Augen. Ziehe zu Scheinwerfer, strahle tief, dunkelrot. Ich bringe dir den Tod wie eine Krankheit im Besitz von deinem wertlosen Fleisch. Ich creepe und liege versteckt hinter Fassaden. Von nett ist es der Teufel, der mir befiehlt. Häuser werden Blut verschmiert nach dem Ritual des Todes. Meine Kunst, sie ist verboten. Dein Brustkorb wird durchstoßen vom Messer mit rostigen Klingen. Ich wollte, du leidest, ich zwinge dich in die Knie. Verpatzen, geleiteter Trieb. Immer tiefer, sieben Sternlichtung, Fantasie. Fantasie. Vom Teufel! Vom Teufel! Vom Teufel! Vom Teufel geleiteter Dämon! Vom Teufel geleiteter Dämon! Vom Teufel geleiteter Dämon! Vom Teufel geleiteter Dämon, der deine Welt an sich zerstört. Der vom Teufel geleitete Dämon, der nur auf den Teufel hört. Vom Teufel geleiteter Dämon, der deine Welt an sich zerstört. Der vom Teufel geleitete Dämon, der nur auf den Teufel hört. Und er flüstert mir stetig zu, die Menschheit zu reduzieren und zu sammeln. Ihr verdammtes Blut.